Ah, ihr seid also die klugen Köpfe, die es wagen, mein geheimes Labor zu betreten. Wie spannend! Mein Name ist Professor Theodor Tiktakus von Schnierwitz. Doch die meisten nennen mich einfach Professor Tiktak. Ich liebe Rätsel, Zahnräder und natürlich Zahlen. Nur wer denkt wie ich, kommt weiter. Mal sehen, ob ihr bereit seid. Hier ist mein erstes Rätsel für euch. Ich bin eine Zahl zwischen 6 und 8. Ich bin die Lösung, wenn man 7 fragt. Dann suche die Zahl, die aus 3 mal 3 besteht. Eine Zahl, die wie ein Quadrat dasteht. Und zum Schluss eine Zahl, die kommt ganz klein. Zwischen 1 und 3, das muss sie sein. Könnt ihr alle 3 Zahlen nennen? Wenn ja, dann habt ihr vielleicht eine Chance, meine kleine Überraschung zu entschärfen. Tick, tack, tick, tack.